Es wirkt wie das politische Sandkastenspiel ein paar großer Männer. Mein Soja gegen deine Waschmaschinen, meine Zölle gegen deine Zölle. Wenn in Peking aktuell die Handelsdelegationen von USA und China beraten, hält dieses wirtschaftspolitische Theaterstück die Börsen auf Trab. In Wirklichkeit geht es bei den Verhandlungen aber nicht um Zölle, sondern um etwas ganz anderes, meint David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär. Es geht hier um die Rivalität, geopolitische Rivalität. Das sind die beiden größten Wirtschaftsnationen der Welt. Denn die USA wollen sich nicht abhängen lassen. Die Trump-Administration wirft China deswegen vor, beim wirtschaftlichen Aufstieg des Landes gehe es nicht immer mit rechten Dingen zu, sagt China-Experte Max Zenglein vom China-Institut Merix. Sie werfen ihnen vor, dass damit amerikanische Unternehmen in China Geschäfte betreiben können, dass sie ihr Wissen an chinesische Partner etwa weitergeben müssen. Es geht aber auch dahin, also Vorwürfe der Industriespionage, dass chinesische Hacker etwa versuchen, an Daten und Wissen innerhalb amerikanischer Unternehmen zu gelangen. In puncto Wissen absaugen könnte China in den Verhandlungen leicht auf die USA zugehen. Ein paar Gesetze gegen Wissensklau zu erlassen, das würde China wenig kosten. Doch selbst wenn sich dieser Punkt lösen ließe, die Kritikliste der USA geht weiter. Daten absaugen, das ginge auch mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard, meinen zumindest US-Politiker. Dann nämlich, wenn in den neuen Netzen hierzulande oder in den USA Teile des chinesischen Herstellers Huawei verbaut würden. US-Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Letztendlich wollen die Amerikaner offensichtlich chinesische Anbieter völlig aus diesem 5G-Markt rausdrängen, zumindest in den westlichen Verbündeten und in den USA selbst natürlich auch. Chinesen werden natürlich darauf bestehen in den Verhandlungen und das ist sicherlich eins der Knackpunkte, die über Erfolg oder Misserfolg dieser Verhandlungen auch entscheiden wird. Auch diese Frage dürfte sich durch einen wirtschaftspolitischen Kuhhandel lösen lassen. An einem Punkt allerdings dürften die Verhandlungen schwierig werden, denn die USA wollen den Aufstieg Chinas generell verhindern. China will wirtschaftlich nicht nur aufholen, sondern auch einholen, in vielen Bereichen Spitze werden. Robotik, künstliche Intelligenz, Biochemie, China 2025 heißt der Plan. Die Kritik der Amerikaner findet China-Experte Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management vollkommen daneben. Wenn es um den Kern des rein Wirtschaftlichen geht, ist es relativ haltlos, weil es eben niemand verbieten kann, Fortschritte zu machen wirtschaftlich. Ist offensichtlich absurd. Natürlich, wenn es um Technologietransfer geht und all diese Dinge, dann muss man natürlich verhandeln. Aber das hat ja im Kern mit China 2025 überhaupt nichts zu tun. Doch China hat sich auch hier schon kompromissbereit gezeigt. Aus dem Plan China 2025 könne man auch China 2035 machen. Alles um 10 Jahre aufschieben. Trump dürfte das gefallen, denn er hätte eine Möglichkeit, sich als Dealmaker darzustellen. Doch von seinen Zielen, die Industriestaaten langfristig einzuholen, würde China gar nicht abrücken. Die chinesische Führung würde nur eines deutlich machen: Wir haben bei unserem wirtschaftlichen Aufstieg den längeren Atem. China geht einen langen Marsch.